Lächelnd warten, dein Haus, eine milde Kathedrale, gefüllt mit Enttäuschung. Der Duft flimmernder Blätter im moorigen Morgentau gebiert nur Übelkeit auf den Lippen, müder Mohn, der nichts verändern kann. Lächelnd warten lange Tage, die Gedanken gefüllt mit gar nichts. Dein feuchter Leib flattert nicht mehr so jung. Unter deiner Frau ein Nagelbett, das Schweigen der Münder ein letzter kleiner Tod. Die Krone der Kirschbäume dornenreich, in den Gipfeln ein ferner Traum. Unbesteigbar die Felder blutrot, nett gewellt in Schnaps getaucht. Lächelnd warten lange Nächte, in der Bucht ruft eine goldene Glocke, nach dir, du lauscht, den alten Klängen, als es das Glück noch gab. Da war ihr Duft die Sonne, nun schleichen Schatten ins Geläut, hauchen leise, unentrinnbar, das Ende der Wünsche in deine Gedanken. Nicht mehr lange, lächelnd warten.